Zeugin der Anklage von Agatha Christie. Aus dem Englischen übersetzt von Maria Meiner. Die Regie haben Gerda Eisendle und Reinhard Prosser. Wilfred? Hier ist John. Ich habe da einen Klienten, dessen Fall dich bestimmt interessieren wird. Ja, ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber es ist sehr dringend. Gut. Gut, wir werden pünktlich da sein. Also, Sir Wilfred Roberts erwartet uns um 5 Uhr. Wohl, ich möchte, dass Sie Sir Wilfred die ganze Geschichte genauso erzählen, wie Sie sie mir erzählt haben. Ja, natürlich. Hallo, Greta. Guten Tag, Mr. Mayhew. Guten Tag. Sir Wilfred muss jeden Augenblick kommen. Er ist noch bei einer Verhandlung. Ich werde ihm gleich sagen, dass Sie hier sind mit... Mit Mr. Leonard Wall. Vielen Dank, Greta. Vielleicht nehmen Sie inzwischen in Sir Wilfrids Büro Platz. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee bringen? Ja, gerne. Nein, danke. Wir wollen hoffen, dass Sir Wilfrid gleich kommt. Wie Sie wünschen. Im Augenblick sind Sie also arbeitslos. Allerdings, seit einigen Monaten. Und was haben Sie vorher gemacht? Ich habe als Mechaniker in einer Autoreparaturwerkstätte gearbeitet. Wie lange waren Sie dort beschäftigt? Etwa 3 Monate. Und davor? Davor arbeitete ich in einer Tankstelle, aber wissen Sie, die Situation wurde etwas heikel und so ging ich eben. Heikel? Inwiefern? Naja, die Tochter meines Arbeitgebers war ein wenig in mich verschossen. Sie war fast noch ein Kind und es ist nichts Unerlaubtes zwischen uns vorgefallen, aber der Alte hielt es für richtiger, dass ich ginge. Mhm. Sie denken sicher, ich bin ein unsteter Geselle, der zu nichts Ausdauer hat, was? In gewissem Sinne stimmt es auch. Aber ich war nicht immer so. Das Leben in der Armee und im Ausland hat mich aus dem Geleise gebracht. Ich war in Deutschland. Da gefiel es mir. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Sie war Schauspielerin. Aber seit meiner Rückkehr nach England habe ich nicht so recht festen Fuß fassen können. Na, Mayo, was gibt es? Das ist Mr. Wohl. Seinetwegen habe ich dich heute Vormittag angerufen. Ah ja, die Verhandlung hat etwas länger gedauert, als ich dachte. Lassen Sie uns rasch zur Sache kommen. Also, worum handelt es sich, Mr. Wohl? Meine Frau bildet sich steif und fest ein, dass man mich verhaften wird. Und weswegen sollte man Sie verhaften wollen? Wegen Mordes, Sir. Es handelt sich um den Fall von Miss Emily French. Hier. Einer unverheirateten Dame, die mit einer älteren Haushälterin in Hampstead wohnte. Nehmen Sie Platz, Mr. Roy. Danke. Gestern Abend kehrte die Haushälterin in die Wohnung zurück und machte die Entdeckung, dass man anscheinend eingebrochen und ihre Herrin durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet hatte. Und was haben Sie damit zu tun? Ich bin gestern bei ihr gewesen und heute früh las ich in der Zeitung, dass die Polizei gern mit einem gewissen Leonard Wohl sprechen möchte. Ich ging natürlich sofort zur Wache, wo man eine ganze Reihe von Fragen an mich stellte. Als ich dann nach Hause kam und Romaine, das ist meine Frau, davon erzählte, bekam sie es mit der Angst zu tun. Sie redete sich ein, die Polizei sei der Meinung, dass ich der Täter sei. Naja, da hielt ich es eben für richtiger, einen Anwalt zu konsultieren. Haben Sie Miss French gut gekannt? Oh ja, sie war immer sehr nett zu mir. Wie haben Sie sie kennengelernt? Ich ging eines Tages durch die Oxford Street und beobachtete, wie eine alte Dame die Fahrbahn überquerte und mitten auf der Straße die unzähligen Pakete, mit denen sie beladen war, hinfallen ließ. Als sie sich bückte, um sie aufzuheben, rollte ein großer Autobus auf sie zu. Mit knapper Not gelang es ihr, den Gehsteig zu erreichen. Na, ich habe dann die Pakete von der Straße aufgehoben, den Dreck abgewischt, sie wieder zusammengebunden und die alte Dame beruhigt. Sie wissen ja, wie das so ist, nicht? Und dann lud sie mich schließlich ein, sie doch einmal zu besuchen. Wussten Sie, dass Miss French reich war? Nach ihren Reden zu urteilen, musste sie ziemlich wohlhabend sein. Und wie steht es mit Ihren finanziellen Verhältnissen? Oh Gott, bei mir ist Ebbe in der Kasse schon lange. Sie haben Miss French ziemlich häufig besucht, nicht wahr? Ja, etwa 1 bis 2 Mal in der Woche. Haben Sie Ihre Frau bei diesen Besuchen mitgenommen? Nein, das habe ich nicht getan. Warum nicht? Naja, ehrlich gesagt, es hätte wohl nicht so gut gepasst. Wem hätte das nicht gepasst? Ihrer Frau oder Miss French? Miss French... Na? Miss French war mir nämlich sehr zugetan. Wollen Sie damit sagen, dass diese 56-jährige Frau in Sie, den 27-Jährigen, verliebt war? Aber nein, um Gottes Willen, nein, davon war nie die Rede. Sie hat mich nur verwöhnt und verhätschelt, immer gut aufgetischt und dergleichen. Sie behandelte mich wie eine Lieblingsneffen. Wusste Miss French überhaupt, dass Sie verheiratet sind? Oh ja. Und hat sie niemals ihre Frau von sich aus eingeladen? Nein. Sie lebte in der Illusion, dass meine Frau und ich nicht gut miteinander auskämen. Also wenn es zu einer Verhandlung kommen sollte, dann wird man bestimmt fragen, warum Sie, ein gut aussehender, verheirateter junger Mann, einer älteren Dame, mit der Sie kaum etwas gemeinsam hatten, so viel Zeit widmeten. Ja, es wird heißen, ich sei hinter Ihrem Geld her gewesen. Und in gewissem Sinne stimmt es ja vielleicht auch, aber eben nur in einem gewissen Sinne. Haben Sie sie je um ein Darlehen gebeten oder Geld angenommen? Nein, niemals. Es lag mir völlig fern, sie anzubetteln. Aber ich hatte eine kleine Erfindung gemacht, eine Diebstahlsicherung für Autos, und ich dachte, ich könnte sie vielleicht dazu überreden, die Sache zu finanzieren. Erzählen Sie mir etwas über die Haushälterin bei Miss French. Janet McKenzie? Ja. Ein regelrechter Drachen, das kann ich Ihnen versichern. Die hat ihre Herrin nur so tyrannisiert. Mich konnte Janet nicht ausstehen. Warum nicht? Eifersucht, nehme ich an. Sie fürchtete wohl, dass ich sie von ihrem Platz bei der alten Dame verdrängen könnte. Dabei habe ich Miss French nur Gesellschaft geleistet und ihr bei den Steuererklärungen und Wertpapieren ein wenig geholfen. Sie füllte nämlich nicht gern Formulare aus. Hatte Miss French Sie für gestern Abend eingeladen, Mr. Wohl? Nein, das gerade nicht, aber Janet McKenzie hatte Ausgang. Und ich wusste, dass Miss French dann allein war und sich einsam fühlte. Ach, es war Ihnen also bekannt, dass Janet McKenzie nicht zu Hause war? Ja. Was passierte also gestern Abend? Ich kam gegen 7:45 bei Miss French an. Sie war gerade mit dem Essen fertig und wir tranken eine Tasse Kaffee zusammen. Dann spielten wir Karten. Kurz vor 9 Uhr verabschiedete ich mich. Und da es ein schöner Abend war, ging ich zu Fuß und war 9:45 zu Hause. Den Rest des Abends habe ich mit meiner Frau verbracht und bin nicht mehr ausgegangen. Das kann meine Frau bezeugen. Verstehen Sie sich gut mit Ihrer Frau? Oh ja, wir sind außerordentlich glücklich verheiratet. Romain ist wundervoll. Einfach wundervoll. Leider ist die Aussage einer liebenden Ehefrau allein nicht völlig überzeugend. Aber mein Gott, warum hätte ich denn Miss French töten sollen? Die Abendzeitungen, Sir Wilfred. Danke. Oh, Donnerwetter. Über den Fall French wird groß berichtet. Hier wäre ein ganz ausreichendes Motiv für den Mord. Miss French hat Ihnen nämlich Ihr ganzes Vermögen vermacht. Mir Ihr ganzes Vermögen? Das ist doch wohl ein Scherz. Nein, das ist kein Scherz, Mr. Wohl. Steht hier schwarz auf weiß. Haben Sie nichts davon gewusst? Gar nichts. Jetzt sieht die Sache ziemlich finster für mich aus, nicht wahr? Sie... Sir Wilfred, ein Herr möchte Mr. Wohl sprechen. Ja. Ist es nun soweit? Machen Sie jetzt keine weiteren Aussagen. Wie wussten die denn nur, dass ich hier bin? Man hat sie wahrscheinlich beschatten lassen. Dann haben die mich also wirklich in Verdacht. Bitte, Inspektor. Heißen Sie Leonard Wohl? Ja. Ich bin Polizeiinspektor Hearn und habe einen Haftbefehl gegen Sie wegen des am 14. Oktober an Emily French verübten Mordes. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass alles, was Sie sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden kann. Kommen Sie, Mr. Wohl. Wir kümmern uns um Sie, Mr. Wohl. Glaubst du, dass er es getan hat? Keine Ahnung. Eine so fadenscheinige Geschichte ist mir noch nicht vorgekommen. Er scheint außerordentlich naiv zu sein und doch in gewisser Hinsicht ganz gerieben. Die einzige Aussage zu seinen Gunsten könnte von seiner Frau kommen. Und wer wird schon einer Ehefrau glauben? Dazu ist sie noch Ausländerin. 9 der 12 Geschworenen glauben von vornherein, dass jeder Ausländer ein Lügner ist. Ja, Sir Wilfrid. Na, Greta, was ist denn los? Mrs. Vole ist hier. Mrs. Vole? Greta? Der junge Mann, den Sie hier sahen, ist soeben wegen Mordes verhaftet worden. Glauben Sie, dass er der Täter ist? Oh nein, Sir, auf keinen Fall. Und warum nicht? Ja, weil er viel zu nett ist. Habe ich mir's doch gedacht. Bringen Sie Mrs. Vole herein, Greta. Wahrscheinlich sind wir drei leichtgläubige Narren, die sich von einem sympathischen jungen Mann einwickeln lassen. Kommen Sie, Mrs. Vole. Mrs. Vole, bitte nehmen Sie Platz. Ich bin Wilfred Roberts. Dann sind Sie also Mr. Mayo. Man hat mir in Ihrem Büro gesagt, dass ich Sie hier mit meinem Mann vorfinden würde. Aber wenn ich nicht irre, so habe ich eben meinen Mann unten in einen Wagen steigen sehen. Und zwar in Begleitung von zwei Herren. Nun, meine liebe Mrs. Vole, Sie dürfen sich nicht aufregen. Nein, das werde ich auch nicht. Dann kann ich es Ihnen ja ruhig sagen. Ihr Mann ist soeben verhaftet worden. Sie brauchen mich nicht zu schonen. Sie können mir alles sagen. Mrs. Vole, Ihr Mann hatte Miss French regelmäßig besucht. Ja? Und? Ich bewundere Ihre Haltung, Mrs. Vole. Besonders, da ich weiß, wie sehr Sie Ihren Mann lieben. So. Darf ich fragen, woher Sie das wissen? Ihr Mann hat es mir verraten. Er sprach von Ihrer Liebe in Worten, die mich wirklich bewegt haben. Männer sind mitunter sehr einfältig. Wie bitte? Das ist doch belanglos, Sir Wilfrid. Kurz nachdem Miss French ihrem Mann begegnet war, hat sie ein neues Testament gemacht, in dem sie, abgesehen von kleineren Vermächtnissen, ihrem Mann ihr ganzes Vermögen hinterlassen hat. Ja. Das wissen Sie? Ich habe es in der Abendausgabe gelesen. Ach so. Mrs. Vole, es scheint kein Zweifel zu bestehen, dass Miss French ihren Mann wie einen Sohn oder einen Lieblingsneffen betrachtete. Meinen Sie das wirklich? Ja, warum nicht? Kommen wir zum gestrigen Abend. Ihr Mann hat mir erzählt, er sei gegen 9 Uhr von Miss French fortgegangen, habe den Weg zu Fuß zurückgelegt und sei um 5 Minuten vor 9:30 zu Hause angelangt. 5 Minuten vor 9:30? Um 9:30 kehrte die Haushälterin zurück, um etwas zu holen, das sie vergessen hatte. Als sie an der Wohnzimmertür vorbeikam, hörte sie, wie sich Miss French mit einem Mann unterhielt. Sie behauptete, dass dieser Mann Leonard Vole gewesen sei. Und diese Aussage hat zur Verhaftung ihres Mannes geführt. Mr. Vole hat mir jedoch versichert, dass er ein unumstößliches Alibi habe, da er um 9:30 bei Ihnen zu Hause gewesen sei. Er hatte Ihnen gesagt, dass er um 9:30 bei mir war? Ja, stimmt das etwa nicht? Aber natürlich. Die Polizei hat Sie wahrscheinlich schon über diesen Punkt vernommen. Was haben Sie da gesagt? Leonard ist gestern um 9:25 Uhr nach Hause gekommen und nicht wieder ausgegangen. Das war doch richtig so. Was soll das heißen, Mrs. Vole? Es ist doch wohl die Wahrheit, oder? Wenn ich sage, dass Leonard um 9:30 Uhr bei mir war, werden Sie ihn dann freisprechen? Mrs. Vole, ich verstehe Ihre Haltung in dieser Angelegenheit nicht ganz. Vielleicht machen Sie sich die Lage Ihres Mannes nicht recht klar. Vielleicht hat ihn jemand beobachtet, als er Miss Frenchs Haus verließ oder beim Heimweg auf der Straße gesehen. Und wenn nicht? Also dann hängt sein Freispruch nur von seinem Wort und meinem ab. Ich danke Ihnen, meine Herren. Das ist vorläufig alles, was ich wissen wollte. Mrs. Vole? Lieben Sie Ihren Mann eigentlich? Leonard behauptet, dass es so ist. Aber Leonard ist nicht sehr klug. Außerdem ist Leonard Vole nicht mein Mann. Was sagen Sie da? Wir haben uns zwar in Berlin trauen lassen, aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich zu der Zeit verheiratet war und mein Mann noch lebte. Leonard hat mich aus der russischen Zone herausgeholt und in dieses Land gebracht. Dann müssten Sie ihm im Grunde genommen sehr dankbar sein. Sind Sie das? Dankbarkeit kann einem auch zu viel werden. Guten Tag. Eins steht fest. Sie ist kalt wie eine Hundeschnauze. Bitte Ruhe! Ich eröffne die Verhandlung gegen Leonard Vole. Leonard Vole, Sie stehen unter der Anklage, am 14. Oktober Emily Jane French ermordet zu haben. Bekennen Sie sich schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, die Anklage stützt sich vor allem auf die Haushälterin bei Miss French, Janet McKenzie. Als sie am Abend des 14. Oktober unerwartet von ihrem Besuch bei Freunden zurückkehrte, um ein vergessenes Schnittmuster zu holen, hörte sie um 21.25 Uhr im Wohnzimmer die Stimmen ihrer Arbeitgeberin und die des Angeklagten. Das ist nicht wahr, das bin ich nicht gewesen. Janet McKenzie war überrascht, denn Miss French hatte Leonard Wohls Besuch an jenem Abend nicht erwartet. Sie verließ jedoch das Haus wieder. Und als sie um 23 Uhr zurückkehrte, fand sie Miss Emily French ermordet vor. Das Zimmer war in großer Unordnung. Ein Fenster war eingeschlagen. Die Vorhänge flatterten heftig hin und her. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Miss Emily Jane French am Abend des 14. Oktober zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr durch einen Schlag mit einem Totschläger ermordet worden ist. Ich werde nun Inspektor Hearn vernehmen. Ich rufe Inspektor Hearn in den Zeugenstand. Inspektor Hearn, Sie waren als einer der Ersten am Tatort. Ich stellte fest, dass Miss Emily French tot war. Sie lag auf dem Gesicht und hatte schwere Verletzungen am Hinterkopf erlitten. Ein Fenster war eingeschlagen und Glasscherben lagen auf dem Fußboden. Später entdeckte ich auch einige Glassplitter draußen unter dem Fenster. Hat die Tatsache, dass Glasscherben sowohl drinnen als auch draußen vorhanden waren, eine besondere Bedeutung? Das draußen befindliche Glas ließ nicht darauf schließen, dass das Fenster von außen her eingeschlagen worden war. Sie meinen also, dass man das Fenster vom Zimmer aus eingeschlagen hatte und den Eindruck erwecken wollte, als sei es von außen her geschehen? Einspruch. Mein Herr Kollege legt dem Zeugen die Antwort ja geradezu in den Mund. Einspruch stattgegeben. Ich werde meine Frage anders formulieren. Wenn ein Fenster von außen eingedrückt wird, wo liegen nach Ihren Erfahrungen die Glasscherben? Auf der Innenseite. Was haben Sie ferner unternommen? Wir haben das Haus durchsucht, Aufnahmen gemacht und Fingerabdrücke abgenommen. Was für Fingerabdrücke haben Sie gefunden? Die von Miss French, Janet McKenzie und Leonard Vole. Sonst keine. Sagen Sie mal, Herr Inspektor, trug Miss French wertvollen Schmuck? Ja, Sir. Sie trug eine Diamantbrosche und zwei Brillantringe von erheblichem Wert. Und die hatte man ihr gelassen. Ist überhaupt etwas gestohlen worden? Nach Janet McKenzies Aussage fehlte nichts. Sie haben dann noch ein Beweisstück, Herr Inspektor, ein Sakko, nicht wahr? Woher haben Sie es, Herr Inspektor? Es ist ein Sakko aus der Wohnung des Angeklagten. Es waren Blutspuren am Ärmel. Die Blutgruppe stimmt mit der der Ermordeten überein. Ferner legen Sie noch das Testament von Miss French vor, nicht wahr, Herr Inspektor? Ja, Herr Staatsanwalt. Datiert vom 8. Oktober. Ja, Sir. Und wer ist der Haupterbe? Wenn man von einigen kleineren Vermächtnissen absieht, der Angeklagte, Sir. Wie hoch ist der reine Vermögenswert? Soweit es sich im Augenblick übersehen lässt, etwa 85.000 Pfund. Ihr Zeuge, Sir Wilfried. Inspektor Hearn, Sie erwähnten, dass Sie nur Fingerabdrücke von Miss French, Janet McKenzie und Leonard Wohl gefunden hätten. Hinterlässt ein Einbrecher bei einem Einbruch gewöhnlich Fingerabdrücke oder trägt er Handschuhe? Gewöhnlich trägt er Handschuhe. Demnach ist also nicht überraschend, wenn nach einem Einbruch keine Fingerabdrücke des Einbrechers gefunden werden. Nein, Sir. Am Abend des 14. Oktober war es ziemlich windig, nicht wahr? Wenn nun ein Einbrecher das Fenster von außen eingedrückt und dann den Flügel aufgerissen hat, so ist es doch sehr gut möglich, dass ein Windstoß den Flügel heftig zurückschleuderte und auf diese Weise ein paar Glasstücke draußen vor dem Fenster zu Boden fielen. Ja, Sir. Jetzt nehmen wir einmal an, dass ein paar Rowdies einbrachen und Miss French attackierten, um dann ungehindert stehlen zu können. Als einer sie mit dem Totschläger niederschlug und entdeckte, dass sie tot war, ist es da nicht sehr gut möglich, dass die Burschen von Panik ergriffen Reißaus nahmen? Vielleicht hatten sie es nur auf Geld abgesehen und wollten mit Juwelen nichts zu tun haben. Einspruch. Nach meiner Ansicht kann Inspektor Hearn unmöglich wissen, was in den Köpfen einiger Verbrecher vor sich ging, die wahrscheinlich nur in der Fantasie meines Herrn Kollegen existieren. Dem Einspruch wird stattgegeben. Ja, Inspektor, als Sie den Angeklagten nach den Blutspuren auf seinem Rockärmel befragten, hatte sie da nicht auf eine kürzlich verheilte Narbe an seinem Handgelenk aufmerksam gemacht und Ihnen erklärt, dass sie von einer Wunde herrühre, die er sich beim Schinkenschneiden zugezogen habe? Ja, das hat er getan. Und die Frau des Angeklagten hat Ihnen dasselbe erzählt, nicht wahr? Das erste Mal, hinterher... Ein einfaches Ja oder Nein, bitte. Ja, Sir. Haben Sie festgestellt, welcher Gruppe dieses Blut angehörte? Ja, es gehört zur Gruppe 0. Ich habe hier ein Attest, das besagt, dass Leonard Vohl Blutspender am Nordlondner Krankenhaus ist und ebenso wie Miss French Blutgruppe 0 hat. Das Blut an seinem Ärmel könnte also ebenso gut aus seiner eigenen Wunde stammen, nicht wahr? Das ist durchaus möglich. Was hat Ihre Aufmerksamkeit zuerst auf den Rock gelenkt, Herr Inspektor? Der Ärmel schien vor kurzem gewaschen worden zu sein. Selbst wenn wir annehmen, dass die fragliche Wunde bei Schinkenschneiden verursacht worden ist, so war doch nichts vorhanden, woraus man schließen könnte, ob der Angeklagte sich die Verletzung aus Versehen oder absichtlich beigebracht hat. Einspruch, das geht zu weit, Mylord! Wenn mein verehrter Herr Kollege seine Frage gleich selbst beantwortet, dürfte die Anwesenheit des Zeugen völlig überflüssig sein. Einspruch stattgegeben. Was hat die Obduktion der Leiche ergeben? Die Untersuchung ergab, dass Miss French durch einen Schlag mit einem harten Gegenstand auf den Kopf getötet worden war. Sie muss sofort tot gewesen sein. Die Körpertemperatur und andere Faktoren deuteten darauf hin, dass der Tod zwischen 9:30 und 10:00 eingetreten sein musste. Waren Anzeichen dafür vorhanden, dass Miss French sich gegen den Angreifer gewehrt hat? Ich habe nichts davon bemerkt. Im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, dass der Schlag völlig unerwartet für sie kam. Erforderte dieser Schlag sehr viel Kraft? Keineswegs. Dann hätte er also auch von einer Frau ausgeführt werden können, nicht wahr? Gewiss. Danke, Inspektor Hearn. Ich rufe Miss Janet McKenzie in den Zeugenstand. Miss McKenzie, Sie waren also Gesellschafterin und Haushälterin bei der verstorbenen Miss Emily French. Ich war Ihre Haushälterin. 20 Jahre habe ich für Sie gesorgt und Ihr Vertrauen genossen. Und manches Mal habe ich Sie daran gehindert, eine Dummheit zu begehen. Sie war zu warmherzig und impulsiv. Wann haben Sie den Angeklagten zum ersten Mal gesehen? Erst Ende August kam er ins Haus. Erst einmal die Woche, dann zwei oder dreimal. Char wenzelte immer um sie herum, erzählte ihr, wie jung sie aussehe und schmeichelte ihr, wenn sie etwas Neues anhatte. An dem Abend, an dem Miss French ermordet wurde, verließen sie bald nach dem Abendessen das Haus, um eine Freundin zu besuchen. Gegen 21.30 Uhr kehrten sie aber noch einmal zurück und hörten, dass Miss French nicht allein war. Sind Sie ganz sicher, dass es der Angeklagte war, dessen Stimme Sie gehört haben? Oh ja, ich kenne seine Stimme zur Genüge. Was wussten Sie eigentlich über den Angeklagten? Ich wusste, dass er Geld brauchte. Hat er Miss French um Geld gebeten? Nein, dazu war er zu schlau. Hat er Miss French bei ihren Geldangelegenheiten geholfen? Ja, das hat er getan, obwohl es gar nicht nötig war. Miss French hatte einen klaren Kopf für solche Dinge. Ist Ihnen bekannt, wann Miss French ihr letztes Testament machte? Das war am 8. Oktober. Ich hörte, wie sie am Tage vorher mit ihrem Rechtsanwalt telefonierte. Er solle kommen, da sie ein neues Testament machen wolle. Der da war auch dabei. Miss McKenzie, wussten Sie, dass der Angeklagte verheiratet war? Nein, und Miss French auch nicht. Einspruch. Die Zeugin kann nur Vermutungen anstellen, was Miss French gewusst hat. Dann wollen wir es anders ausdrücken. Sie waren zu der Ansicht gelangt, dass Miss French Leonard Wall für unverheiratet hielt. Stützt sich diese Ansicht auf irgendwelche Tatsachen? Ja, die Bücher, die sie von der Bibliothek bestellte. Sie las das Leben der Baronin Burdett Kurtz und ein Buch über Disraeli und seine Frau. Beide Bücher handeln von Frauen, die sehr viel jüngere Männer geheiratet hatten. Ich wusste schon, was sie im Sinn hatte. Ich fürchte, dass dies aus dem Protokoll gestrichen werden muss. Warum? Weil ich es für durchaus möglich halte, dass eine Frau ein Buch über das Leben Disraelis liest, ohne eine Heirat mit einem jüngeren Mann zu planen. Miss McKenzie, war Ihnen bekannt, dass Miss French in ihrem vorletzten Testament fast ihr ganzes Vermögen Ihnen vermacht hatte? Ja, das hat sie mir selbst gesagt. In ihrem letzten Testament hat Miss French Ihnen aber nur ein kleines Vermächtnis hinterlassen. Der Haupterbe ist Leonard Wall. Ja, und es wäre eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn er je einen Penny davon in die Hand bekäme. Nun zu dem Abend, an dem Miss French ermordet wurde. Sie behaupten, Sie hätten gehört, wie sich der Angeklagte mit Miss French unterhielt. Worüber sprachen denn die beiden? Ich habe nicht verstanden, was gesagt wurde. Ich hörte nur, dass sie sich unterhielten und lachten. Mit anderen Worten, Sie hörten nur das Geräusch von Stimmen. Wie kommen Sie dann zu der Behauptung, dass es die Stimme des Angeklagten war? weil ich seine Stimme ganz genau kenne. Die Tür war doch verschlossen, nicht wahr? Ja, sie war zu. Ich vermute, dass Sie beide Male sehr schnell an der Tür vorbeigegangen sind, um bald wieder zu Ihrer Freundin zu kommen. Habe ich recht? Ich war nicht besonders in Eile. Hatte ja den ganzen Abend vor mir. Aber Miss Mackenzie, Sie wollen doch wohl nicht bei den Geschworenen den Eindruck erwecken, als hätten Sie an der Tür gelauscht. Wofür halten Sie mich? Miss Mackenzie, haben Sie nicht kürzlich einen Hörapparat beantragt? Wie bitte? Ich habe Sie gefragt, haben Sie nicht kürzlich einen Hörapparat beantragt? Das stimmt. Schon vor 6 Monaten. Und ich habe ihn immer noch nicht. Ihr Gehör ist demnach nicht ganz in Ordnung, wie? Und doch wollen Sie bei einer normalen Unterhaltung die Stimme des Angeklagten hinter einer verschlossenen Tür erkannt haben, an der Sie rasch vorübergegangen sind. Er war es, das sage ich Ihnen. Wenn Miss French abends allein war, hat sie doch sicher hin und wieder das Radio angedreht, nicht wahr? Ja, sie interessierte sich sehr für ein gutes Hörspiel. Dann war es doch durchaus möglich, dass das Lachen sowie die Männer- und Frauenstimme aus dem Radio kamen. Es war aber nicht das Radio, weil das Radio gar nicht im Hause war. Es wurde repariert. Miss Mackenzie, wenn Sie wirklich in dem Glauben lebten, dass Miss French den Angeklagten heiraten wollte, so muss sie das doch sehr aufgeregt haben. Dadurch war ja ihre ganze Lebensweise bedroht. Denn der Angeklagte hätte Miss French wahrscheinlich dazu überredet, sie zu entlassen. Das hätte Miss French wohl nicht getan, nach all diesen Jahren. Aber er hätte bestimmt kein Mittel unversucht gelassen. Auf jeden Fall wäre durch ihn alles anders geworden. Ja, so etwas kann einen natürlich aus der Fassung bringen. Kein Wunder, dass Sie so erbittert gegen den Angeklagten sind. Ich danke Ihnen, Miss Mackenzie. Mein verehrter Herr Kollege hat ja wirklich keine Mühe gescheut, um aus der Zeugin das Motiv der Rachsucht zu extrahieren. Ich rufe Romaine Heiliger in den Zeugenstand. Mrs. Heiliger, Sie sind zwar eine Ehe mit dem Angeklagten eingegangen, diese Ehe ist aber ungültig, da Ihr erster Mann, von dem Sie nicht geschieden waren, zu der Zeit noch lebte. Durch diese zweite Eheschließung hatten Sie nämlich die Möglichkeit, den damals russisch besetzten Teil Deutschlands zu verlassen. Mrs. Heiliger, sind Sie willens, gegen den Angeklagten, den Sie bisher Ihren Mann genannt haben, auszusagen? Ja, ich bin dazu bereit. Aber Romaine, was sagst du denn da? Bist du verrückt? Bitte! Ich muss auf Ruhe bestehen, Mr. Wohl. Sie werden in Kürze Gelegenheit haben, sich selbst zu verteidigen. Mrs. Heiliger, schildern Sie uns bitte die Vorgänge des 14. Oktober. Ich war den ganzen Abend zu Hause. Und Leonard Wohl? Leonard ging um 7:30 fort. Und wann kam er zurück? 9:50. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin kurz vor 9:30 nach Hause gekommen. Romaine, wie kommst du nur dazu, so etwas zu behaupten? Ich verstehe dich einfach nicht. Was geschah, als Leonard Wohl um 9:10 nach Hause kam? Er war ganz außer Atem und sehr erregt. Er zog seinen Rock aus und untersuchte die Ärmel. Dann sagte er, verdammt nochmal, da sind ja Blutspritzer. Hier, wasch das aus. Ich fragte ihn, was geschehen sei, und er sagte, ich habe sie umgebracht. Das ist nicht wahr! Kein Wort davon ist wahr! Sind Sie sich eigentlich bewusst, was Sie hier sagen, Mrs. Heiliger? Ja, die Wahrheit. Als der Angeklagte sagte, ich habe sie umgebracht, wussten Sie da sofort, wer damit gemeint war? Ja, ich wusste, dass es sich um diese alte Dame handelte. Und was geschah dann? Leonard schärfte mir ein, zu sagen, dass er um 9:30 nach Hause gekommen ist und den ganzen Abend bei mir war. Jetzt haben Sie Ihre Aussage geändert. Warum? Weil es um Mord geht. Ich kann doch nicht weiter lügen, nur um ihn zu retten. Gewiss, ich bin ihm dankbar. Er hat mich in dieses Land gebracht. Und ich habe bisher auch alles für ihn getan, weil ich ihm verpflichtet war. Doch wohl auch, weil Sie ihn liebten. Nein, ich habe ihn nie geliebt. Romaine! Wusste der Angeklagte, als er mit Ihnen diese Form eher einging, dass Sie verheiratet waren und Ihr erster Mann noch lebte? Nein. Er handelte also im guten Glauben? Ja. Und Sie waren ihm sehr dankbar? Natürlich war ich ihm dankbar. Ja, das haben Sie bewiesen, indem Sie hierher kamen und gegen ihn aussagen. Ich muss doch die Wahrheit sagen. Ist es denn die Wahrheit? Natürlich. Ursprünglich haben Sie der Polizei gesagt, dass Leonard Wohl sich beim Schinkenschneiden verletzt habe und das Blut am Ärmel daher stamme. Warum haben Sie denn damals gelogen? Ich habe gesagt, was Leonard mir aufgetragen hatte. Als Leonard die Blutflecke am Ärmel entdeckte, hat er sich absichtlich in den Arm geschnitten, damit man denkt, das Blut sei von ihm. Das habe ich nicht getan! Mrs. Heiliger, wenn Sie wirklich so entsetzt über den Mord waren, warum haben Sie dann nicht schon bei Ihrer ersten Vernehmung die Wahrheit gesagt? Ich hatte Angst vor Leonard. Angst? Oh, Sie hatten Angst vor Leonard wohl. Ich denke, die Geschworenen werden wissen, wem sie mehr Glauben schenken sollen. Mylord, die Beweisaufnahme der Anklage ist abgeschlossen. Ich rufe jetzt den Angeklagten Leonard Wohl auf. Mr. Wohl, Sie haben die Aussage der Dame gehört, die Sie bis jetzt als Ihre Frau ansahen. Ja, und ich kann einfach nicht verstehen. Ja, ich weiß, dass Sie das alles sehr aufgeregt hat, aber ich bitte Sie, möglichst alle Gefühle auszuschalten und meine Frage sachlich zu beantworten. Hat die Zeugin die Wahrheit gesagt oder nicht? Sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Mr. Wohl, haben Sie Emily French getötet? Nein, ich habe sie nicht getötet. Zu welchem Zeitpunkt in Ihrer Bekanntschaft mit Miss French haben Sie erfahren, dass sie eine reiche Frau war? Ich hatte keine Ahnung davon, als ich sie zuerst besuchte. Aber sobald Ihnen dies klar geworden war, beschlossen Sie, die Bekanntschaft zu pflegen. Ja, ich weiß, es sieht so aus, aber ich mochte sie wirklich gern. Geld hatte nichts damit zu tun. Bei Ihrer Verhaftung waren Sie allerdings finanziell in einer verzweifelten Situation. Nein, das stimmt nicht. Ich machte mir Sorgen, ja, das gebe ich zu. Sie hatten also Geldsorgen, machten die Bekanntschaft einer reichen Frau und bewarben sich eifrig um ihre Gunst. Sie verdrehen mir die Worte im Mund. Ich sagte Ihnen doch, ich mochte Miss French wirklich gern. Haben Sie nicht gehofft, einen finanziellen Vorteil aus Ihrer Freundschaft mit Miss French zu ziehen? Nicht in dem Sinn, wie Sie es meinen. In welchem Sinne haben Sie einen finanziellen Vorteil erhofft? Ich hatte eine Erfindung gemacht, eine elektrische Diebstahlsicherung für Autos. Und ich nahm an, dass Miss French die Sache vielleicht finanzieren würde. Mr. Wohl, es hat sich herausgestellt, dass Sie etwa eine Woche vor Miss Frenchs Tode in einem Reisebüro waren und Erkundigungen über Vergnügungsreisen ins Ausland eingezogen haben. Selbst wenn ich das getan habe, ist das etwa ein Verbrechen? Keineswegs. Viele Leute machen solche Reisen, wenn sie sie bezahlen können. Aber Sie konnten sich so etwas nicht leisten, Mr. Wohl. Und doch gingen Sie in das betreffende Reisebüro in Begleitung einer Blondine, einer Erdbeerblonden, wie ich gehört habe. Mit einer Erdbeerblonden, Mr. Myers? Ja, das ist die Bezeichnung für eine Dame mit rötlich-blondem Haar, Mylord. Eine Erdbeerblonde ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Aber man lernt bekanntlich nie aus. Bitte, fahren Sie fort, Mr. Myers. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Wohl? Meine Frau ist nicht blond und außerdem geschah das alles nur zum Spaß. Dann geben Sie also zu, dass Sie sich dort erkundigt haben. Und zwar nicht nach billigen Ausflügen, sondern nach den teuersten Luxusreisen. Wie gedachten Sie denn, das zu bezahlen? Überhaupt nicht. Ich hatte einfach alles satt und da hingen die verlockenden Plakate in den Fenstern mit Kokospalmen und blauem Meer. Also ging ich hinein und holte mir Auskunft. Ich machte wohl einen etwas schäbigen Eindruck, denn der Angestellte musterte mich ziemlich geringschätzig. Na, da habe ich mich ein wenig aufgespielt und nach den extravagantesten Reisen gefragt. Alles nur Luxusklasse mit einer Kabine auf dem Bootsdeck. Und das sollen Ihnen die Geschworenen glauben? Niemand braucht mir etwas zu glauben, aber so war es. Es war vielleicht kindisch, aber ich versichere Ihnen nochmals. Ich habe Miss French nicht getötet. Wie Sie hörten, sagte Mrs. Heiliger aus, dass sie nicht um 25 Minuten nach 9, sondern um 10 Minuten nach 10 nach Hause gekommen sind. Und das ist eben nicht wahr. Dass Ihr Anzug Blutflecke aufwies und dass Sie ihr gegenüber unumwunden zugegeben haben, Sie hätten Miss French umgebracht. Es ist nicht wahr, ich versichere es Ihnen. Kein Wort davon ist wahr. Können Sie mir einen Grund nennen, warum diese junge Dame, die doch als Ihre Frau galt, eine derartig belastende Aussage gegen Sie gemacht haben sollte, wenn die Geschichte nicht wahr wäre? Nein, das kann ich eben nicht. Ich verstehe es einfach nicht, mein Gott. Die einzige Person, die Sie an jenem Abend nach Hause kommen sah, behauptete, es sei 10 Minuten nach 10 gewesen. Auch behauptete sie, dass Ihr Anzug Blutspuren aufgewiesen habe. Ich hatte mich geschnitten. Sie haben sich den Schnitt absichtlich beigebracht. Nein, das habe ich nicht getan. Sie sind um 10 Minuten nach 10 nach Hause gegangen. Aber das stimmt nicht. Sie müssen mir glauben. Sie müssen es mir glauben. Sie haben Emily French ermordet. Nein, nein, ich habe es nicht getan. Ich habe Miss French nicht umgebracht. Ich habe noch nie einen Menschen getötet. Ach, verdammter Nebel. Da kommt man aus einem dumpfen Gerichtssaal und will ein bisschen frische Luft schnappen. Und was findet man? Nebel. Aber dieser ist nicht so dicht wie der Nebel, in den wir durch Miss Schrullen geraten sind. Diese verflixte Frau. Was führt die im Schilde? Was will sie denn erreichen? Dass Leonard wohl verurteilt wird, wie mir scheint. Aber warum so gehässig? Wenn sie seiner überdrüssig ist, braucht sie ja nur das Feld zu räumen. Finanziell kann er ihr sowieso nichts bieten. So. Wie ist es denn gegangen? Ach, schlecht. Oh nein. Er hat's bestimmt nicht getan. Immer noch derselben Ansicht? Woher diese felsenfeste Überzeugung? Weil er nicht der Typ ist. Er ist richtig nett. Niemals würde einer alten Dame den Schädel einschlagen. Sie werden ihn aber schon loseisen, nicht wahr, Sir? Ich werde ihn loseisen, ja. Wir wollen nicht gestört werden, Peter. Schade. Es gibt nur eine Frau unter den Geschworenen. Frauen mögen ihn anscheinend gern. Er hat wohl etwas, das den mütterlichen Instinkt in ihnen wachruft. Wogegen Mrs. Heiliger nicht der mütterliche Typ ist. Die Geschworenen mochten sie jedenfalls nicht. Den Eindruck hatte ich auch, John. Wer war wohl der Mann, den Janet McKenzie im Gespräch mit Miss French gehört hat? Vielleicht hat sie die ganze Geschichte erfunden, um den Verdacht auf Leonard Wall zu lenken. Das traust du ihr zu? Ich glaube nicht, dass die grimmige Alte davor zurückschrecken würde, so etwas zu erfinden. Weißt du, ich glaube, sie würde vor nichts zurückschrecken. Großer Gott. Du meinst doch nicht etwa, dass sie selbst... Verzeihung, Sir Wilfried. Eine junge Dame möchte Sie in der Angelegenheit wohl sprechen. Wie sieht sie denn aus? Und was will sie? Ja, es ist eine ziemlich gewöhnliche Person und sie drückt sich reichlich derb aus. Sie behauptet, etwas zu wissen, was dem Angeklagten helfen würde. Höchst unwahrscheinlich. Aber wir müssen leider nach jedem Strohhalm greifen. Bringen Sie die Dame also herein. Kommen Sie bitte. Was, zwei? Mit zweien rede ich doch nicht. Bitte bleiben Sie. Dies ist Mr. Mayhew, Walls Anwalt, und ich bin Wilfred Roberts, sein Verteidiger. Mensch, klar. Ich habe euch ohne die Perücken gar nicht erkannt. Wetten, euch rauchen die Köpfe. Vielleicht kann ich euch helfen. Aber nur, wenn für mich was dabei rausspringt. Wissen Sie, Miss... Mann, Namen sind doch völlig überflüssig. Ja, wie Sie meinen. Also, Sie wollen uns helfen, ja? Ja, aber nur, wie schneide ich dabei ab? Ich sage Ihnen, was ich hier habe, ist eine Bombe. Sagen wir mal... 1.000 Pfund? Ich fürchte, so hoch können wir uns nicht versteigen. Aber wenn Sie uns vielleicht Näheres über dieses geheimnisvolle Angebot verraten würden... Klar, klar, verstehe schon. Ihr wollt ja keine Katze im Sack kaufen. Aber mein Material ist erste heiße Klasse. Das da. Was, sind das Briefe? Vom Flütchen. Romaine Wall? Sie meinen... die Romaine Wall dem Angeklagten geschrieben hat? Dem Angeklagten? Mensch, den armseligen Schlucker hat sie doch verarscht. Wenn diese Briefe der Verteidigung von Nutzen sind, bin ich bereit, Ihnen 100 Pfund für Ihre Auslagen anzubieten. Was? 100 lausige Pfund für solche Briefe? Kommt ja überhaupt nicht in Frage, Also 150 Mann. Pfund und nicht einen Penny mehr. Na gut, Gauner. Gib her. So, und jetzt lesen Sie mal den ersten Brief. Ich wette, der wird die Sache schon schmeißen. Na, Augenblick noch. Woher wissen Sie denn, ob es Ihre Handschrift ist? Mensch, die Briefe sind von ihr geschrieben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich besitze einen Brief von Mrs. Wohl, aber leider habe ich ihn nicht hier, sondern in meinem Büro. Ja, dann müssen wir uns eben für den Augenblick auf Sie verlassen. Na ja, auch schon was. Das ist ja unglaublich. Mhm. Wie sind Sie überhaupt zu den Briefen gekommen? Jetzt halte ich die Klappe. Mehr gibt's für die paar Pennies nicht. Was haben Sie gegen Romaine Wall? Ja, sehen Sie mich doch an, Mann. Meinen Sie, die Narben habe ich seit meiner Geburt? Oh mein Gott, wer hat sie denn so zugerichtet? Hat Mrs. Wall das getan? Na, sie nicht. Aber den Kerl, den ich damals hatte, war ein ernstes Verhältnis. Er war ein bisschen jünger als ich. Aber ich habe ihn geliebt. Und dann ist sie aufgetaucht, hat sich in ihn verknallt und mir abspenstig gemacht. Ich habe nur gesagt, was ich über sie denke, und dann ist er auf mich losgegangen. Haben Sie ihn denn nicht angezeigt? Mann, sehe ich so aus? Er war ja nicht schuld dran, sondern sie. Sie hat ihn an sich gerissen und auf mich gehetzt. Aber ich war hinter ihr her. Und jetzt weiß ich einiges über Sie, und so habe ich mir auch diese Briefe geschnappt. Möchten Sie mir vielleicht einen Kuss geben, Herr Rechtsanwalt? Wie bitte? Ja, ja. Ich verstehe schon, dass Sie keine Lust dazu haben. Ja, also ich glaube, diese Briefe werden uns nützlich sein. John, lies einmal diesen hier. Wir ziehen am besten einen Graphologen hinzu. Ja, vor allen Dingen müssen wir den Namen und die Adresse des Mannes haben, an den die Briefe gerichtet sind. Wo ist sie hin? Rita! Sir Wilfried? Haben Sie die Frau hinausgehen sehen? Ja, gerade. Sie schien es sehr eilig zu haben. Ach, bei diesem Nebel hat es nicht viel Zweck, ihr nachzulaufen. Du wirst den Namen nie erfahren. Sie hat alles sehr sorgfältig ausgeklügelt. Es ist ein zu großes Risiko für sie, als Zeugin aufzutreten. Ja, sie würde doch unter Schutz stehen. So, wie lange wohl? Letzten Endes würde er sie doch fassen. Sie hat schon genug riskiert, indem sie hierher kam. Und den Mann will sie ja auch nicht mit hineinziehen. Sie hat es in der Hauptsache auf Romaine Heiliger abgesehen. Aber was für ein Früchtchen unsere teure Romaine ist, was? Jetzt werden wir das Handwerk legen. Die Verhandlung gegen Leonard Wohl wird fortgesetzt. Zu Wort gemeldet hat sich die Verteidigung. Milord, ich bitte um die Erlaubnis, noch einmal die Zeugin Romaine Heiliger vernehmen zu dürfen. Es ist neues Beweismaterial aufgetaucht. Worum handelt es sich bei diesem neuen Beweismaterial? Um Briefe, Milord. Briefe, die Romaine Heiliger geschrieben hat. Ich rufe Romaine Heiliger in den Zeugenstand. Mrs. Heiliger, kennen Sie einen Mann, dessen Vorname Max ist? Ich habe niemals einen Mann namens Max gekannt. Nie in meinem Leben. Es ist doch in Ihrem Lande kein seltener Name. Haben Sie tatsächlich nie einen Max gekannt? Ach so, in Deutschland. Ja, vielleicht. Das ist schon so lange her. So weit brauchen Sie nicht zurückzudenken. Ein paar Wochen genügen. Sagen wir mal, bis zum 17. Oktober diesen Jahres. Ich verstehe nicht. Was haben Sie denn da? Einen Brief. Einen Brief, den Sie am 17. Oktober an einen Mann namens Max geschrieben haben. Das ist doch Unsinn. Ich habe einen solchen Brief nie geschrieben. Dieser Brief ist nur einer von vielen, die Sie während einer beträchtlichen Zeitspanne an diesen Mann geschrieben haben. Das ist doch nicht wahr. Anscheinend unterhielten Sie zu diesem Mann intime Beziehungen. Wie können Sie so etwas behaupten? Das ist nicht wahr. Angeklagter, schweigen Sie. Hören Sie, der allgemeine Inhalt dieser Briefe geht mich nichts an. Ich interessiere mich nur für einen Brief, und der fängt an: Mein geliebter Max, es ist etwas ganz Unwahrscheinliches passiert. Ich glaube, alle unsere Schwierigkeiten werden jetzt ein Ende haben. Ich habe den Brief nie geschrieben. Woher haben Sie denn überhaupt? Das tut nichts zur Sache. Hat eine Frau Ihnen diesen Brief gegeben? Vorläufig haben Sie nur den Anfang des Briefes gehört. Leugnen Sie nach wie vor, ihn geschrieben zu haben? Er ist gefälscht. Es ist unerhört, dass man mich zwingt, derartige Lügen anzuhören. Lügen, die von einer eifersüchtigen Frau erfunden worden sind. Ich glaube, Sie sind es, die hier lügt. Sie haben vor Gericht dauernd in der unverschämtesten Weise gelogen. Und der Grund, warum Sie gelogen haben, geht deutlich aus diesem Brief hier hervor. Sie sind ja total verrückt. Warum sollte ich einen solchen Unsinn schreiben? Weil sich ein Weg in die Freiheit für Sie aufgetan hatte. Die Tatsache, dass ein unschuldiger Mann mit dem Tode bestraft werden würde, machte Ihnen beim Schmieden Ihrer Pläne nicht das Geringste aus. Sie haben sogar in Ihrem Brief erwähnt, wie geschickt Sie es angefangen haben, Leonard Wohl, wie durch Zufall, mit einem schicken Messer zu verbunden. Das stimmt doch nicht. Ich habe geschrieben, dass er sich beim Abendessen... Ach. Sie wissen also, was in diesem Brief steht, noch ehe ich ihn vorgelesen habe? Sie sind widerlich. Ich hasse Sie. Lassen Sie mich hier raus, lassen Sie mich gehen. Mrs. Heiliger, Sie bleiben hier. Lesen Sie bitte den Brief vor, Sir Wilfried. Mein geliebter Max, es ist etwas ganz Unwahrscheinliches passiert. Ich glaube, alle unsere Schwierigkeiten werden jetzt zu Ende sein. Ich kann zu dir kommen, ohne befürchten zu müssen, dass die wertvolle Arbeit, die du in diesem Lande leistest, gefährdet wird. Die alte Dame, von der ich dir erzählte, ist ermordet worden. Und ich glaube, man hat Leonard in Verdacht. Er ist an jenem Abend bei ihr gewesen und seine Fingerabdrücke werden überall zu finden sein. Es soll um 9:30 passiert sein. Um diese Zeit war Leonard schon zu Hause, aber sein Alibi hängt von mir ab. Von mir ganz allein. Ich kann ja sagen, er sei erst viel später nach Hause gekommen und habe Blut an seiner Kleidung gehabt. Er hatte auch tatsächlich Blut am Ärmel, da er sich beim Abendessen geschnitten hatte. Das würde ganz schön passen. Ich könnte sogar aussagen, er habe mir erzählt, dass er sie getötet habe. Oh, Max, Geliebter, wenn Leonard wegen Mordes verurteilt würde, könnte ich ohne Gefahr zu dir kommen. Und wir könnten immer zusammen sein. Deine, dich anbetende Romaine. Mrs. Heiliger, was haben Sie zu diesem Brief zu sagen? Nichts. Romaine, sag ihnen doch, dass du das nicht geschrieben hast. Ich weiß, dass du es nicht getan hast. Natürlich habe ich es geschrieben. Nein. Mylord, das dürfte für die Verteidigung genügen. Herr Staatsanwalt, Sie haben das Wort. Mrs. Heiliger, hat man einen Zwang auf Sie ausgeübt? Sind Sie sich darüber im Klaren, was eine falsche Zeugenaussage vor einem englischen Gerichtshof bedeutet? Hören Sie auf, mich zu quälen! Ja, ich habe den Brief geschrieben! So, und jetzt lassen Sie mich endlich gehen. Damit ist die Beweisaufnahme endgültig abgeschlossen. Ich bitte um das Schlussplädoyer der Verteidigung. Hohes Gericht, ich bin der festen Meinung, dass der heutige Verhandlungstag alle Zweifel an der Unschuld des Angeklagten beseitigt hat. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Mr. Wohl den Mord an Miss French begangen hat. Ich fordere die Geschworenen auf, den Angeklagten freizusprechen. Die Geschworenen können sich nun beraten. Ich verstehe nicht, was in Romaine gefahren ist. Hören Sie wohl. Sie sind nicht der erste Mann, der in eine Frau vernarrt und infolgedessen so mit Blindheit geschlagen ist, dass er nicht erkennt, wie sie in Wirklichkeit ist. Diese Frau hat alles daran gesetzt, um ihnen die Schlinge um den Hals zu legen. Sind die Geschworenen zu einem Urteil gekommen? Ja, Mylord. Haben Sie den Angeklagten Leonard Wohl für schuldig oder für nicht schuldig befunden? Nicht schuldig, Mylord. Leonard Wohl, Sie sind des am 14. Oktober an Emily French verübten Mordes für nicht schuldig erklärt worden. Sie werden hiermit freigesprochen und können den Gerichtssaal verlassen. Romaine. Leonard, du bist frei. Wie konntest du mir das antun? Ich kann dir alles erklären. Sagen Sie mir, Sir Wilfried, muss ich nun wegen Meinheit ins Gefängnis? Das ist so gut wie sicher. Ich habe Sie gleich bei unserer ersten Begegnung durchschaut. Und ich habe wohl frei bekommen, trotz Ihrer Schliche. Trotz meiner Schliche. Sir Wilfried, würde man mir geglaubt haben, wenn ich gesagt hätte, Leonard sei an dem Abend bei mir zu Hause gewesen und nicht wieder fortgegangen? Nein. Man hätte gesagt, diese Frau liebt den Mann. Sie würde alles für ihn sagen und tun. Gewiss, man hätte mir Sympathie entgegengebracht. Aber geglaubt hätte man mir nicht. Wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten, schon. Ich wollte keine Sympathie. Ich wollte die Geschworenen davon überzeugen, dass ich verlogen bin. Und als sie mich als Lügnerin entlarvt hatten, da glaubten sie endlich, dass Leonard unschuldig sei. Was? Lausige 100 Pfund kommt ja überhaupt nicht in Frage, Mann. Mein Gott, Sie sind also... Ja, die Frau mit den Narben war ich. Ich habe die Briefe geschrieben, habe mir Narben geschminkt und die Stimme verstellt und sie so getäuscht. Nicht Sie, Sir Wilfrid, haben Leonard das Leben gerettet, sondern ich. Und dafür gehe ich gern ins Gefängnis. Aber ich komme auch wieder raus. Und dann werden wir zusammenleben und glücklich sein. Aber meine liebe Mrs. Wohl, warum hatten Sie denn so wenig Vertrauen zu mir? Wir hätten ihn auch so frei bekommen. Das konnte ich nicht riskieren. Sie dachten nämlich, Leonard sei unschuldig. Und Sie wussten, dass er unschuldig ist. Ja, ich verstehe. Sie verstehen mich ganz und gar nicht. Ich wusste, dass er schuldig ist. Romaine. Schuldig? Haben Sie eigentlich keine Angst? Angst? Wovor? Mit einem Mörder zusammenzuleben. Sir Wilfrid, wir lieben uns doch. Mrs. Wohl, Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Oh, Len, Darling, ist es nicht wunderbar? Oh. Du bist frei. Ja. Man hat mich nicht hereinlassen wollen. Es war schrecklich. Ich bin fast verrückt geworden. Leonard, wer ist dieses... Moment. Ich bin Leonards Freundin. Über Sie weiß ich Bescheid. Sie sind gar nicht seine Frau. Nie gewesen. Sie haben ihr Möglichstes getan, um ihn an den Galgen zu bringen. Aber das ist jetzt vorbei. Leonard! Wir werden jetzt ins Ausland reisen, wie du es mir versprochen hast, und all die herrlichen Gegenden besuchen. Wir werden eine wunderschöne Zeit verleben und dies alles hier schnell vergessen. Ist das wahr? Sie ist wirklich deine Freundin, Leonard? Ja, sie ist meine Freundin. Nach allem, was ich für dich getan habe, was kann sie dir da noch bedeuten? Sie ist 15 Jahre jünger als du. Ich bin freigesprochen und bekomme das Geld. Nach unseren Gesetzen kann ich desselben Verbrechens nicht noch einmal angeklagt werden. Also, meine Liebe, ich würde dir raten, deinen Mund zu halten. Ja? Sonst könnte es sein, dass du selbst noch wegen Beihilfe gehängt wirst. Nein, das wird nicht geschehen. Ich werde nicht wegen Beihilfe angeklagt. Auch nicht wegen Meineid. Ich werde wegen Mord angeklagt. Lenk, gib Acht! Sie hat ein Messer! Oh mein Gott. Mord an dem einzigen Mann, den ich je geliebt habe. Zeugin der Anklage, nach der gleichnamigen Erzählung von Agatha Christie, ins Deutsche übersetzt von Maria Meiner. Der Angeklagte, Leonard Wohl, war Peter Fröhlich. Romaine, seine Frau, Sonja Sutter. Mr. Mayhew, der Anwalt, Rainer Friedrichsen. Sir Wilfrid Roberts, der Verteidiger, Karl Michael Vogler. Und Klaus-Martin Heim war Staatsanwalt Meyers. Weiters hörten Sie Gerhard Peilstein, Peter Trauner, Irmgard Sohm, Ingrid Hermannseder und Margot McKee. Gestaltung Reinhard Prosser und Gerda Eisendle. Redaktion im WDR Ursula Schregel.